Ich verrate dir mal was, Sergeant. Eine Uniform macht noch lange keinen Soldaten. Das ist jemand, der bereit ist, aufzustehen und für seine Überzeugung zu kämpfen, vollkommen egal, ob es für seinen Gott, für sein Land oder seine Freunde ist. Die alten Germanen, nordische Zeichen auf ihren Fahnen, zogen sie durch eine düstere Welt. Wer auf dem Schlachtfeld wohnt, ist mal allein. Hey! Gär und Hammer, Axt und Schwert, der Weib und Kinder, was das Sterben wert. Kampf ist hoch, wie eine heilige Sache. Wir führen sie fort, die germanische Rache. Nun war nicht Erde, nun war nicht mehr. In Lüften aus den Teichsturm daher. Nun beugt euch Wälder, nun nie ihr Saat. Springt an, ihr Boden, und auf ihrer Naht. Heil, heil! Vom Mond die alten Ahnenmonen zählen wir wieder gegen die Legionen unserer Feinde noch einmal. Es hält uns kein mehr, kein Leib und kein Tal. Dieser Traum wird uns der Wahrheit sein. Das nordische Reich, es wird wieder rein. Schlag dich vor der Rasse wegen, mit dem alten Untersegen. Nun war nicht Erde, nun war nicht mehr. In Lüften raus, der Teichsturm daher. Nun beugt euch Wälder, nun fliege Saat. Springt an, ihr Wogen, unser Führer naht. Hei, hei! Hey!